wohl an dem Nach, du heilige Gemeine. Bereite dich zur heiligen Lust. Gott wohnt nicht nur in einer jeden Brust. Er baut sich hier ein Haus. Wohlan, so rüstet euch mit Geist und Gaben aus, dass ihm sowohl dein Herz als auch dies Haus gefallen.